mein träumt, ist jeder Boy. Yeah. Immer lieb und nett und treu. Yeah. Und man hat ihn ganz für sich allein zum Glücklichsein. Darling, bitte glaube mir. Immer träum ich nur von dir. Haben wir auch mit der Wirklichkeit noch so viel Zeit? Wünscht sich jeder auf der Welt, dass der eine, den sie nie vergisst, sie liebt und küsst. Darling, bitte glaube mir, meine Wünsche gelten dir, ist vielleicht der Weg zur Seligkeit.